Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 11. Mai ein Memorandum mit dem Titel »Der Staatsterror der USA gegen die DVRK wird als eine beispiellos große Niederlage in die Geschichte eingehen.« Im Memorandum wurde hervorgehoben, der allseitige Staatsterror der USA gegen die DVRK werde in der schlimmsten Phase in der Geschichte verübt. Die Trump-Administration, die den größten Druck und Eingriff als ihre Nordkorea-Politik festgelegt habe, rede wagemutig von der Beseitigung des Führungsgremiums eines souveränen Staates und dem Umsturz seiner Staatsordnung, verstärke den politischen, den wirtschaftlichen und den militärischen Druck und plane einen offenen Staatsterror. Der böse Staatsterrorplan der USA gegen die höchste Würde der DVRK, die als Leben und Schicksal der Koreaner gelte, habe die ganze Armee und das gesamte Volk der DVRK dazu veranlasst, sich zum gerechten und heiligen Antiterrorkampf dazu zu erheben, die USA, Hauptherd von Terror, existenzunfähig zu machen. So wurden im Memorandum das Terrorverbrechen der USA gegen die DVRK, das die Armee und das Volk der DVRK zu unbarmherzigen Antiterrormaßnahmen veranlasst hat, und die Richtigkeit ihrer Entscheidung für Selbstverteidigung angesichts der entstandenen Situation deutlich erklärt. Weiter hieß es im Memorandum: Die monolithische Einheit der Armee und des Volkes für die Verteidigung der Souveränität, die Hightech-Angriffsmittel und die ausgezeichnet vorbereiteten Kräfte garantieren den Sieg des Antiterrorkampfes der DVRK. Die Vereinigung der Staatsordnungen durch die Schaffung eines Nordwalls ist heute die Hauptrichtung der Anti-DVRK-Machenschaften der feindseligen Kräfte und ihres Staatsterrors gegen die DVRK. Die DVRK wird dieser ernsten Lageentwicklung keinesfalls untätig zu sehen und ihre Kriegsabschreckungskraft für Selbstverteidigung weiter verstärken.